Rein da in den Streams an, auf Ragnarok Folge 19 ist da. Kleiner, nur was er hat für Unruhe gesorgt. Im Studio brennt nach um 3 Uhr noch Licht. RP Rufo schreibt seinen Zit. Die Nacht geht vorbei, es wird Jambus. Im Studio brennt noch Licht. Im Studio brennt noch Jahren gab es einen kleinen Novizen, der einen Lunatic zur Toilette bringen wollte. Aber es ist ihm abgehauen, kein Schießhaus in Ragnarok Online. Doch es gibt ein Klo in Ragnarok Online. Der Novus wollte Knight werden und kämpfte später angeblich für die Gilde. Death Empire. In War of Imperium und wurde im Kampf zum Weihnachtsmann. Wer war dieser Novis? Warum wurde er erst nach einem Jahr Knight? Das Rätsel ist noch da. Im Studio brennt noch Licht. Und in der Toilette schwimmt ein Fisch im Red Bull. Die Nacht war lang. Die Zeit war kurz. Der Novus wurde Knight. Wer war er? Was ist aus ihm geworden?